Erster, dies ist die Botschaft des Herrn, die Zephania erhielt. Zephania war der Sohn von Chusi, Gedalia, Amaja und Hiskia. Er lebte zur Zeit von Josia, dem König von Juda. Zweiter, der Herr sagt, ich werde alles von der Erde wegnehmen und entfernen. Dritter, der Herr sagt, ich werde Menschen und Tiere entfernen, auch die Vögel am Himmel und die Fische im Meer. Ich werde die Dinge, die zum Bösen führen, zusammen mit den gottlosen Menschen beseitigen und die Menschen von der Erde vertilgen. Vierter, dann werde ich gegen Juda und alle Bewohner Jerusalems vorgehen und von diesem Ort den Namen Baals und die Priester, die Götzen dienen, entfernen. Fünfter, ich werde auch diejenigen bestrafen, die auf den Dächern die Sterne anbeten. Ebenso werde ich diejenigen bestrafen, die dem Herrn schwören, aber gleichzeitig auch dem Götzen Milkom dienen. Sechster, auch diejenigen, die sich vom Herrn abgewendet haben und ihn nicht suchen oder nach ihm fragen, werde ich bestrafen. Siebter, seid still vor dem Herrn. Denn der Tag des Herrn ist nahe. Der Herr hat ein Opfer vorbereitet und die Gäste, die er eingeladen hat, geweiht. Achter, am Tag des Opfers des Herrn werde ich die Beamten, die königlichen Prinzen und alle bestrafen, die fremde Kleidung tragen. Neunter, an diesem Tag werde ich auch diejenigen bestrafen, die über die Schwelle springen, weil sie ihr Haus mit Dingen füllen, die sie durch Gewalt und Betrug erworben haben. Zehnter, der Herr sagt, an diesem Tag wird man lautes Weinen und Schreien hören. Es wird vom Fischtor, vom zweiten Stadtteil und von den Hügeln kommen. Elfter, weint, ihr Bewohner des Viertels, Mörser, denn alle Kaufleute werden vernichtet sein und alle, die mit Geld handeln, werden verschwinden. Zwölfter, zu dieser Zeit werde ich Jerusalem mit Lampen durchsuchen und die Menschen bestrafen, die sich zur Ruhe gesetzt haben und denken, der Herr kann weder Gutes tun noch Böses. Dreizehnter, ihre Besitztümer werden geplündert und ihre Häuser zerstört werden. Wenn sie Häuser bauen, werden sie nicht darin wohnen können, und wenn sie Weinberge pflanzen, werden sie keinen Wein davon trinken. Vierzehnter, der große Tag des Herrn ist nahe, er ist sehr nahe und kommt schnell. Hört! Der Tag des Herrn! Sogar die starken Männer werden bitterlich schreien. Fünfzehnter, dieser Tag wird ein Tag des Zorns sein, ein Tag voller Angst und Not. Es wird ein Tag der Zerstörung und Dunkelheit sein, ein Tag mit dichten Wolken und Finsternis. Sechzehnter, es wird ein Tag sein, an dem man Trompeten und Kriegsrufe hört, die gegen die befestigten Städte und die hohen Türme gerichtet sind. Siebzehnter, ich werde die Menschen in Angst versetzen, so dass sie wie Blinde umhergehen, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut wird wie Staub vergossen werden und ihre Eingeweide wie Kot auf den Boden fallen. 18. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie am Tag des Zorns des Herrn retten können. Die ganze Erde wird vom Feuer seines Eifers verzehrt werden, denn er wird allen Bewohnern der Erde ein schnelles und plötzliches Ende bereiten.